nach Wollersteins Prognose bis circa 2060 hinziehen dürfte. Er lag mit der Prognose des Kollaps der Sowjetunion in den 70er Jahren, als alle noch gesagt haben, die Sowjetunion wird es auch ewig geben, genauso wie den Kapitalismus, erstaunlich richtig. Also insofern darf man mal gespannt sein. Wir machen aber wir haben hier keinen Nostradamus, sondern wir haben einen anerkannten Wissenschaftler, der sogar hier an der TU Dresden gelehrt wird, aber auch nur, weil jemand durchgeknallt ist, wie ich hier zufällig gerade einen Vertrag hat. Der jedenfalls in den USA und auch außerhalb Deutschlands in sehr vielen anderen Ländern sehr anerkannt ist. In Deutschland darf man allerdings nicht sagen, dass der Kapitalismus in sein finales Zerfallsstadium eingetreten ist. Deswegen wird Wollerstein hier nicht so viel rezipiert wie in anderen Ländern. Ist tatsächlich so. Gut, aber er ist kein Nostradamus, sondern er hat Gründe dafür. Und wir können uns jetzt mal fragen, warum er überhaupt auf die Idee kommt. Die Grundthese ist jetzt erstmal, dass der Niedergang der Akkumulation bisher einfach nur nicht sichtbar geworden ist, weil er seit 1972 durch eine global expandierende Staatsverschuldung, durch die Überschuldung der Dritten Welt, durch eine expandierende Privatverschuldung und durch verschiedene Spekulationsblasen sowie durch eine Umverteilung von unten nach oben einfach mal unsichtbar geblieben ist. Also das heißt, die Gewinne sind zwar tatsächlich temporär wieder gestiegen, aber es gab keine neue realwirtschaftliche Wertschöpfungsexpansion wie nach den vorangegangenen Krisen. Und das heißt jetzt auch, dass die Krise sozusagen immer nur weiter verschleppt und sich immer weiter aufbauen konnte, aber nicht aufgehalten werden kann. Das hat einfach was damit zu tun, dass es für Wollerstein in der Logik des Kapitalismus angelegt strukturelle Asymptoten gibt, also sozusagen Grenzen, der Ausgleichungsdynamiken, in denen sich das System eben selbst verunmöglicht. Einmal braucht Kapitalismus sozusagen immer die Möglichkeiten der Expansion. Das, was der Dörre zum Beispiel, der das einfach fast Landnahme nennt, also irgendwie eine Expansion in andere Bereiche, die noch nicht wertverwertungsmäßig erschlossen sind, oder in andere Territorien, die irgendwie noch entwickelt, in Anführungszeichen, werden können. Es gibt eine enorme Steigerung der globalen Lohn- und Rohstoffkosten, die die Profite drückt. Ganz einfach deswegen, wenn wir die Produktionsstandorte auslagern in die semiperipheren Länder, müssen wir dort auch dafür sorgen, dass die dort Arbeitenden sich auf einem gewissen Niveau reproduzieren können, auf dem bestimmte Leute auch qualifiziertere Tätigkeiten zum Beispiel erfüllen können. Also die können nicht alle so schnell abhungern und wegsterben. Zumal die nicht, die halt schon eine gewisse Ausbildung erfahren haben. Das heißt, auch dort müssen die Löhne relativ steigen und gleichzeitig globale Ausplünderung der Rohstoffe führt dazu, dass die Rohstoffkosten auch steigen. Beides drückt auf die Profite und gleichzeitig ist es so, dass wir uns endgültig dem Punkt nähern, in dem das, was im Keynesianismus eine Zeit lang super geklappt hat, nämlich die Externalisierung der ökologischen und sozialen Kosten, indem man die immer auf den Staat oder die Gemeinschaft umgewälzt hat, halt eine absolute Grenze stößt, nämlich die Zerstörung der Umweltbedingungen. Also das heißt, wenn kein Planet mehr da ist, auf dem wir irgendwie produzieren können, in der Art und Weise, wie wir das gerade tun, ist leider auch für den Kapitalismus Schicht im Schacht. Es gibt jetzt natürlich eine verzweifelte Bewegung, dass alle Staaten versuchen, diesen Prozess zu kompensieren und auszugleichen. Aber sobald sie das tun und sobald sie nicht wieder in eine weitere Verschuldung reingehen und in weitere Spekulation, müssen sie höhere Steuern erheben oder was auch immer. Das drückt wieder zusätzlich auf die Profite, die ja das einzige sind, also das wichtigste Motiv sozusagen in diesem ganzen System. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie für Wollerstein einen bestimmten exakten Punkt gibt, in dem es auf einmal Knall macht und der Kapitalismus fällt um. Sondern für ihn ist es so, dass das, was in dieser Periode, die ja deswegen auch relativ lang ist, passiert, die Funktionslogiken laufen einfach immer weiter, aber dabei laufen sie immer mehr aus dem Ruder. Also das heißt, es kommt in allen möglichen Bereichen, im ökonomischen, im sozialen, im politischen, im geopolitischen, kommt es permanent zu immer chaotischeren, immer schnelleren und zu immer destruktiveren Fluktuationen, also zu immer schnelleren Abweichungen und Schwankungen. In den ökonomischen und auch in den nationalstaatlichen und zwischenstaatlichen Beziehungen. Das ist dann sozusagen auch die Zunahme von geopolitischen Konflikten und so weiter und so fort. Also das, was wir jetzt hier gerade haben, der Text, auf den ich mich beziehe, ist aus den späten 1980er Jahren mit den entsprechenden Prognosen. Gut. Gleichzeitig ist es aber so, nicht die Hoffnung verlieren. Für Wollastin sind solche Perioden eigentlich die einzigen Zeiten, in denen wir eine Chance haben, eine neue Gestalt des postkapitalistischen Weltsystems zu beeinflussen und mitzuerkämpfen. Eine Chance haben heißt gleichzeitig, für Wollastin gibt es zwei Varianten des Postkapitalismus. Die eine ist eine extrem autoritäre Variante, die eigentlich die schlechtesten Seiten des Kapitalismus in sich vereinigt und halt letzten Endes auf mehr Gewalt angewiesen ist, weil sie sozusagen diese Motivations- und Bindekräfte des Kapitalismus nicht mehr hat. Die andere Möglichkeit ist einfach auf der Grundlage der vielen freien Zeit, die wir haben und des vielen stofflichen Reichtums und der tollen technischen Entwicklungen der Kommunikation weltweit, eine relativ egalitäre Gesellschaftsform, die er Weltregierung nennen würde. Ich komme ganz am Ende mal dazu, wie sowas dann aussehen könnte. Aber es gibt zwei Varianten und er sagt halt auch ganz konkret, die Geschichte ist auf niemandes Seite. Also das Problem ist, man muss sich halt anstrengen, wenn man irgendwie für eine dieser Varianten ist und nicht für die andere. So, was heißt das jetzt konkret? Warum tritt der Keynesianismus durch? Es kommt 1973 zum Kollaps und zur Aufgabe des Bretton Woods-Systems. Ich habe manchmal noch Tippfehler drin, sorry, also Bretton Woods mit N. Was war das? Das war sozusagen das Sicherheitsseil, das Keynes selbst in seine Konstruktion noch eingebaut hatte. Das System bestand einfach darin, dass man alle internationalen Wechselkurse an den US-Dollar gebunden hat und der US-Dollar wiederum war goldgedeckt. Also das war sozusagen die Ankerwährung. Und das hieß jetzt, dass sozusagen die Möglichkeiten des Deficit-Spendings, die Möglichkeiten der freien Steuerung der Geldmengenpolitik durch die einzelnen Staaten und die Möglichkeiten für Finanzspekulationen, zum Beispiel auf Wechselkurse, extrem eingeschränkt waren. Also das heißt, im Unterschied zu einer Situation, wo jede Währung goldgedeckt ist, war das Ganze etwas flexibler, erlaubte also gewisse Schwingungsbreiten. Es war aber gleichzeitig eben nicht so flexibel, dass in der großen Krise ab 1972 die Länder weiter so inflationieren konnten, sich weiter so verschulden konnten, wie sie es eigentlich brauchten. Deswegen wird sozusagen dieses System gekappt und deswegen wird auch das Sicherheitsventil sozusagen gekappt, weil der Keynesche Gedanke war, dadurch sind die Länder halt immer wieder gezwungen, das Defizitspending am Ende auszugleichen. Also man gibt in der Krise aus, muss dann aber sozusagen wieder durch Steuern, durch Lohnsteuern und Kapitalsteuern sozusagen Einnahmen generieren. In dem Moment, wo das nicht mehr passieren muss, ist die Bahn frei für einen reinen Staatsverschuldungs-Überspekulations- Kapitalismus, der sozusagen auf einer Ökonomie des fiktiven Kapitals im marxischen Sinne beruht, nämlich auf Schuldscheinen, auf Wetten, auf irgendeine ungewisse Zukunft der Produktion. Also irgendwann wird der Mehrwert produziert sein, der diese ganzen fiktiven Titel, die ständig expandieren, seit 1972, decken könnte. Das ist die Illusion. Das ist jetzt also der Punkt, warum durchgedrehter Keynesianismus. Und der Grund war einfach der, in den 70er Jahren hat man halt versucht, durch die Inflationspolitik erstmal, warum das immer weiter durchdreht. Der erste Punkt ist, Bretton Woods ist gekappt. Alle Staaten inflationieren ihre Währung immer weiter, um die Konsumneigung und die Investitionsneigung zu erhöhen. Klappt leider nicht, der Motor springt nicht an. Das heißt, man hat dann das, was man Stagflation nannte. Also man hat gleichzeitige wirtschaftliche Stagnation und Inflation. Und deswegen muss man jetzt einen anderen Weg suchen. Dieser Weg ist zuerst in den 1980er Jahren die Überschuldung der Dritten Welt. Dann geht es in den 80er, 90er Jahren in die Staatsverschuldung in der ersten Welt, die richtig hochgeht. Dann kommt die Privatverschuldung in den 1990er und 2000er Jahren. Und die hängt wieder zusammen mit den Blasenökonomien der 1990er Jahre bis 2008. Also das ist sozusagen das, was wir bis heute haben. Woran sieht man das jetzt? Das ist einfach die Verschuldung der Dritten Welt, beziehungsweise die Überschuldung der Peripherie seit 1970. Und Sie sehen, es geht ab 1970 kontinuierlich hoch. Und ab 1975, das ist der Punkt, wo man merkt, reine Inflation hilft nicht, geht es richtig durch die Decke. Was ist jetzt der Vorteil für die Länder des Zentrums, wenn sich die dritte Welt bzw. die Peripherie bei uns überschuldet? Erstmal, wir hauen Unmengen von ungedeckten Krediten raus. Das heißt, wir können das Geld, das nach Verwertungsmöglichkeiten sucht, irgendwo unterbringen. Gleichzeitig ist es so, dass das jetzt wirklich globale Verteilungsströme zu unseren Gunsten nochmal verändert. Weil die Schuldenbedingungen verstärken den ungleichen Tausch mit der Peripherie. Das heißt, die sind jetzt alle verschuldet, müssen irgendwas verkaufen, um ihre Schulden zu decken. Und was verkaufen sie? Das, was sie eh schon verkaufen. Das heißt, Rohstoffe und Halbfertigprodukte, die weniger arbeitsintensiv sind, deswegen auch günstiger sind, während wir ihnen arbeitsintensive Fertigprodukte verkaufen. Deswegen bleibt das immer ein ungleicher Tausch, weil das, was sozusagen in die Wertschöpfung eingeht, halt letzten Endes ja die Arbeitskraft ist, die in dem Zeug drin steckt. Es kommt jetzt noch was anderes dazu. Dadurch, dass wir die Drittweltstaaten bzw. die Peripherie in eine Situation versetzen, wo sie immer schärfer konkurrieren müssen, produzieren die immer mehr und deswegen sinken auch die Rohstoffpreise. Sie können das schön zum Beispiel an der Entwicklung der Kaffeepreise und so weiter und so fort seit den 1970er Jahren beobachten. Deswegen ist das Zeug bei Lidl auch so schön billig. Abgesehen von den sinkenden Rohstoffpreisen, die für uns jetzt natürlich auch wieder vorteilhaft sind, weil dazu können wir zu günstigeren Bedingungen Fertigprodukte herstellen, die wir denen dann wieder vertickern, erlaubt es uns, unser überschüssiges Kapital irgendwo unterzubringen und auf die Staatsanleihen dieser Länder irgendwelche Derivate zu ziehen. Ne? Also darauf weiter zu spekulieren, ob die die decken können oder nicht decken können. Und schließlich ist es so, dass wir den kreditfinanzierten Export unserer eigenen Produkte, unserer Konsum- und Investitionsgüter für einen gewissen Zeitraum sichern können. Weil wir geben denen natürlich Kredite, damit sie bei uns Maschinen und andere Sachen halt kaufen, damit sie ihre Schulden bedienen können. Das ist sozusagen die erste große Stufe, Überschuldung der Peripherie. Die anderen Sachen mache ich jetzt mal in einer Grafik, weil dann sieht man auch gleich sehr, sehr schön, wie sich das sozusagen ergänzt oder ineinander übergeht. Die gepunktete Linie sind die Inflationsraten. Und Sie sehen, man hat diese Hyperinflation, es ist nicht sowas wie in Deutschland in den 1920er Jahren, aber diese doch sehr ausgeprägte Inflation des US-Dollars. Und merkt irgendwann, das Ganze greift nicht. Das heißt, man fährt die Inflation ab 1980 zurück. Und in dem Moment, wo man die Inflation richtig weit runterfährt, geht die durchgezogene Linie, das ist die Linie der Staatsverschuldung, durch die Decke. Ne? Also das heißt, man lenkt jetzt sozusagen, oder man versucht jetzt sozusagen die Wirtschaftslenkung dadurch auszugleichen, dass man die Staatsverschuldung erhöht, um dadurch Investitionsanreize wieder zu schaffen. Und wie macht man das? Sie haben sicherlich, wenn Sie sich mit den 80ern mal beschäftigt haben, vom Krieg der Sterne und solchen tollen Programmen gehört. Man macht es, wie das der Keynesianismus schon immer gemacht hat, durch einen enormen Ausbau des Wettrüstens. Also das heißt, deswegen bezeichnet man manchmal auch diesen Neoliberalismus unter Reagan als militaristischen Keynesianismus, weil sozusagen ein ganz, ganz großer Teil der Investitionsanreize und damit wieder vermittelt sozusagen auch der Arbeitsplätze, die entstehen und so weiter und so fort, halt irgendwie direkt in der Rüstungsindustrie entstehen oder an der Rüstungsindustrie dranhängen. Also auch alles, was in den Weltraumprogrammen verballert wird, hängt ja letzten Endes auch mit an der Rüstungsindustrie zum Beispiel dran und tausend andere Sachen. Jetzt ist es natürlich so, Staatsverschuldung geht auch nicht ewig. Deswegen baut dann die USA vor allen Dingen unter Clinton, also die richtig harten neoliberalen Reformen haben lustigerweise immer überall, sowohl in den USA als auch in Europa, die eher linken Regierungen gemacht, also die sogenannten sozialdemokratischen. Also bei uns war es dann eben auch Schröder und die Grünen. Jedenfalls unter Clinton baut man halt die Staatsverschuldung ab. Das funktioniert jetzt aber nur dadurch, dass man die sozialen Spaltungen, die dadurch entstehen, weil man baut die Staatsverschuldung natürlich nicht ab, indem man die Militärausgaben kappt, sondern man baut die Staatsverschuldung ab, indem man bei den Sozialausgaben und im Gesundheitssystem massiv einspart. Das funktioniert nur, wenn man das puffern kann, indem man gleichzeitig die Privatkredite freigibt. Also vorher war es einfach so, wenn Sie einen Privatkredit haben wollten, gab es relativ strenge Auflagen. Ne? Die Banken mussten prüfen, ob sie auch wirklich solvent sind. Jetzt gibt man hier eigentlich alles frei. Das heißt, man gibt den Leuten die Möglichkeit, ja, sorry, wir können jetzt auf Staatskosten eure Gesundheitsvorsorge nicht mehr finanzieren, aber wenn ihr jetzt Krebs habt, ihr kriegt unglaublich leicht auch die 12. Hypothek auf euer Haus und könnt euch trotzdem operieren lassen. Ne? Also, es ist jetzt auf ein sehr plattes Beispiel runtergebrochen, aber das ist, wie das funktioniert. Das heißt, man gibt sozusagen dem Privatkreditwesen absolute Freiheit oder sehr, sehr weitgehende Freiheit. Das verbindet sich dann auch mit der Deregulierung des Finanzsektors und mit den Blasenökonomien, die wir seit den 1990er Jahren hatten. Und das ist sozusagen auch etwas, also diese Privatverschuldung einerseits, aber auf der anderen Seite auch diese Blasenökonomien gewinnen jetzt noch eine Eigenlogik dadurch, dass man ja im Derivatenhandel halt auf die Schuldscheine weitere Schuldscheine draufpackt. Also das heißt, man kann jetzt sozusagen nochmal darauf spekulieren, wer kann seine Schulden bedienen und wer nicht und kann sozusagen einfach Schuldscheine auf Schuldscheine auf Schuldscheine auf Schuldscheine auf Schuldscheine auf Schuldscheine auf Schuldscheine auf Schuldscheine sozusagen immer weiter handeln und das auch immer schneller. Das ist das Schöne an der modernen Elektronik und Mikroelektronik, dass Algorithmen ganz von alleine prozessieren können, wie man dann spekuliert. Das ist jetzt die nächste Stufe, durch die die Krise sozusagen immer weiter durchgeschleust wird. Wir haben eine Reihe von Krisen. Sie sehen, dass ab den 1990er Jahren die Kreditspekulation und eben auch die Einbrüche dann, die ab und zu wieder kommen, wenn eine Krise platzt, die sich sozusagen ablösen. Die erste richtig große Blase ist die Dotcom-Blase. Also das ist der Boom der New Economy. Das heißt, wenn Sie in den 1990er Jahren irgendwo eine Internetklitsche aufgemacht haben, hatten sie überhaupt kein Problem, dafür unglaublich viel Kohle zu kriegen, auch wenn sie nur ein total hirnrissiges Konzept, wie sie damit Gewinn erwirtschaften wollen, halt vorgelegt haben, weil alle gesagt haben, Internet, das ist das große Ding. Also da liegt die Zukunft des Profits drin. Und natürlich, so eine Blase trägt sich auch selbst, weil, wie gesagt, man kann die Schuldscheine weiterhandeln. Also solange irgendjemand noch so blöd ist, daran zu glauben, kann man denen die Schuldscheine immer noch weiter teurer verkaufen. Nur kommt halt leider meistens der Punkt, wo man merkt, scheint nicht zu funktionieren und dann gehen halt alle ganz schreckhaft raus, dann implodiert das Ganze und natürlich ist dann auch das Geld futsch, aber in der Konstellation hatten wir Glück, weil in der Zeit, als die Dotcom-Blase implodiert ist, hatte sich die globale Immobilienblase schon weit genug aufgebaut, dass man ganz viel jetzt wieder frei gewordenes Anlagekapital, das irgendwie sucht, wo es sich unterbringen kann, halt in die Immobilienspekulation verschieben konnte. Und nachdem die Immobilienblase geplatzt ist, das ist dann die große Finanzkrise ab 2008, weil damit sozusagen auch dieses ganze schöne fiktive Kapitalgebäude in sich zusammenbricht. Und dann hat man die größte Staatsverschuldung überhaupt, weil alles zurück in die Staaten geht, die halt sagen, wir garantieren jetzt für die Einlagen unserer Sparer und für die Banken, die halt too big to fail sind. Gleichzeitig ist damit die nächste Blase ermöglicht, das ist nämlich die Anleihenblase, weil jetzt natürlich alle anfangen können, auf diese total durchgeknallten Staatsverschuldungen spekulieren zu können. Da sind wir jetzt gerade. Gut. Jetzt zurück zu Keynes. Also, warum ist jetzt noch mehr von der süßen Medizin der Konsum- und Wachstumsanreize heute kein Weg aus der Krise mehr? Einmal was ganz Konkretes. Wir haben gerade aktuell Weltklimakonferenz. Also das ist diese Veranstaltung, die wir machen, um den Treibhausgasausstoß enorm zu erhöhen, weil 50.000 Leute aus der ganzen Welt halt irgendwo hinchatten, um sich ein paar Wochen über das Wetter zu unterhalten. Und dann irgendwie im besten Fall zu sagen, ja, wäre schön, wenn wir es auf 2 Grad begrenzen können. Was ist eigentlich seit der ersten Weltklimakonferenz passiert? Die war hier. Da hat man das Kyoto-Protokoll beschlossen zur Senkung der globalen Emissionen. Sie können hier sehen, wie schön sich die globalen Emissionen seitdem entwickelt haben. Sie sind um fast 50% seit Kyoto gestiegen. Und sie werden höchstwahrscheinlich weiter steigen. Und das Schöne ist, wir haben hier einen kleinen Knick, 2009. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Das ist die Spekulationskrise, die natürlich auch dazu führt, dass die Realinvestition und die Realproduktion zurückgeht. In der Zeit natürlich alle jubeln und sagen, jetzt haben wir es endlich geschafft, der Trend ist umgekehrt. So, Mehr Keynesianismus heißt jetzt natürlich erstmal mehr Wachstumsanreize und das heißt, Gott sei Dank, ne, ein bisschen wächst die Weltwirtschaft künstlich ja wieder und deswegen ist auch der Treibhausgasausstoß seit 2009 wieder hochgegangen. Und wenn man sich halt einfach darauf einigt, dass man jetzt sagt, wir einigen uns darauf, dass wir alle das Ziel haben, auf 2 Grad zu begrenzen, dann ist das ungefähr genauso, wie wenn die Bundesregierung die ganze Welt für eine sichere Herkunftswelt erklärt, damit niemand mehr hier reinkommen muss. Also Worte machen nichts meistens. Darüber sollte man sich klar sein. Nochmal was ganz Konkretes, warum ein Zurück zu Keynes kein Weg aus der Krise sein kann. Das Schöne ist, es gibt ja Pragmasymbole. Also Pragmasymbole sind in der Symboltheorie etwas, was materiell konkret da ist und wo sich gleichzeitig halt irgendwelche Absurditäten symbolisch verdichtet zeigen. Und das ist sowas hier. Das sind nämlich die Hinterlassenschaften der letzten Immobilienblase in Spanien. Also da gibt es ganze Siedlungen, die wirklich aus dem Boden gestampft wurden in den 1990er Jahren und in den Nullerjahren, in denen nie ein Mensch gewohnt hat, teilweise auch noch mit, das ist dann auch wieder toll fürs Klima, mit riesengroßen Parks und Golfplätzen in der spanischen Wüste, die künstlich bewässert werden, die mussten die ganze Zeit, nur damit man amerikanischen Anlegern im Internet zeigen konnte, guckt mal, so schön ist das da, weil die darauf spekuliert haben. Da da jetzt aber nie jemand eingezogen ist, hatte man beim Platzen der Immobilienblase auch das Problem, man hat in ganz Spanien ein unglaubliches Überangebot an Wohnraum. Gleichzeitig niemanden mehr, der sich den Wohnraum leisten kann, weil Sie wissen ja, gleichzeitig hat die spanische Regierung das Problem gehabt mit diesen symbolischen Selbstmorden, also Familien, wo sich die Familienväter halt erschossen haben, als sie aus ihrem Haus rausgetrieben worden sind. Und da gab es halt dann so ein paar hässliche Nachrichten in den Medien. Deswegen musste die spanische Regierung dann irgendwann die Zwangsräumung stoppen. Aber sinnvoll ist Wohnraum ja nur, wenn das die Leute auch bezahlen können, weil sonst muss man die da halt rausschmeißen. Und was macht man dann damit, wenn man dann noch mehr leerstehenden Wohnraum hat? Nun, man macht einen Rückbau, beziehungsweise man reißt das Zeug einfach ab. Wie begründet man die Notwendigkeit dieses Rückbaus? Das ist jetzt kein Witz. Die Notwendigkeit des Rückbaus wird damit begründet, dass nur so der Immobilienmarkt gesundet. Nur wenn die Preise für Immobilien wieder hochgehen, werden auch die Investitionsanreize steigen, damit Leute Geld in der Bauwirtschaft investieren, um Immobilien zu bauen. Keynes hatte dafür ein sehr schönes Wort. Wenn man irgendwie, wenn alles andere scheitert, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, digging holes. Also irgendwelche Leute buddeln Löcher und die anderen schütten sie wieder zu. Okay. Ob man das jetzt für so sinnvoll hält, weiß ich nicht. Unsere Wirtschaftsweisen tun es. Ich finde es ziemlich durchgeknallt. Deswegen auch durchgedrehter Keynesianismus. Also, zurück zu Keynes, hieße heute: Beschleunigung und Intensivierung des derzeitigen Wachstumsmodells, Verschärfung der ökologischen Zerstörung und der geopolitischen Ungleichheiten, weiteres Anwachsen der globalen Migrationsbewegung bei militärischer Abschließung der Zentrumsstaaten, weil natürlich ist der keynesianische Sozialstaat so konstruiert, dass er exklusiv sein muss. Das heißt, solange wir die Umverteilung so organisieren, können wir nicht jeden hier reinlassen. Das ist halt, das liegt in der Logik der Sache. Hier in den Zentralstaaten dann wahrscheinlich eine exklusivere und etwas autoritäre Variante des Wohlstandskapitalismus, vielleicht solange das noch läuft, mit einer starken nationalchauvinistischen Orientierung. Also die Eigengruppe wird halt bevorzugt gegenüber allen anderen. Und dass das jetzt keine Haltung, keine Sache der politischen Einstellung ist, sorry, wenn irgendwelche Linke, also Anhänger der Linkspartei hier sind, ich bringe jetzt ein chauvinistisches Wagenknecht-Zitat. Selbst Linke mit keynesianischer Orientierung kippen automatisch in exklusive Solidarität mit der Eigengruppe, also exklusive Solidarität, weil sie alle anderen ausschließt, und damit eben in Chauvinismus. Also die Eigengruppe ist immer zu bevorzugen, ist immer besser als alles Fremde und alles andere. Dazu Wagenknecht zu Merkels freundlichem Gesicht in der Asylpolitik: Wo ist Ihr freundliches Gesicht für Menschen in Notsituationen hier im Lande? Für jene, die vom Jobcenter gedemütigt und in miese Billigjobs gedrängt werden. Für die Mutter, die ihre Kinder nur noch dank der Tafeln satt bekommt. Für jene, denen nach langem Arbeitsleben Armut im Alter droht. Also das könnte auch wortwörtlich von Lutz Bachmann sein. Ne? Sie erinnern sich an die armen deutschen Rentner, die sich kein Stück Stollen mehr leisten können. Und wenn man halt einmal bei diesen exklusiven Logiken ist, dann ist natürlich auch ganz, ganz klar, dass Frau Wagenknecht auch die Krisenursachen natürlich schön aus dem Krisengewinner Deutschland ausprojiziert. Weil Sie wissen ja, dass die Migrationsbewegungen auch was damit zu tun haben, dass wir so fleißig Kredite geben, um unseren Klödder zu exportieren, dass wir so schöne Sachen in der Rüstungsindustrie die ganze Zeit für die ganze Welt bauen, die wir natürlich aber nur an Staaten verticken, die wir auch für sicher halten. Tja, aber das ist natürlich, also mit Deutschland hat es nichts zu tun, weil die Krisenverantwortung wird von Frau Wagenknecht auch ausprojiziert, vom ökonomischen Krisenprofiteur Deutschland auf die Leute, die die lokalen Kriege führen müssen oder die globalen. Also das ist dann natürlich wie immer die USA und das böse Israel vor Ort. Klassiker. Das Problem ist, dass die Sache jetzt halt, wie gesagt, in der Logik der Sache einfach drinsteckt, weil der keynesianische Wohlfahrtsstaat exklusiv sein muss. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass die Frau Wagenknecht so durchgeknallt ist, sondern wenn sie Keynesianer sind heute, dann müssen sie halt eigentlich einfach in der letzten Konsequenz sagen, dann sind sie eigentlich bei der AfD oder bei Pegida auch besser aufgehoben als bei der Linkspartei, weil das sind die einzigen, die wirklich, wirklich ehrlich genug sind, wenigstens also die Konsequenz dieses Systems zu ziehen, indem sie halt einfach sagen, Grenzen dicht, Massaker an den Außengrenzen ist uns egal, wir wollen unsere sächsische Gemütlichkeit hier weiter haben. Und kann man sich jetzt überlegen, aber dann ist natürlich die Frage, ich vermute mal, die meisten Leute, die hier sind, würden diese Alternative dann nicht unbedingt haben wollen, deswegen, wo liegen die Alternativen? Deswegen heißt dieses Kapitel auch 1858, 1930 und dann 2008 FF. Das sind die Alternativen nach Marx. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch, dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Nach der einen Seite hin ruft es also alle Mächte der Wissenschaft und der Natur wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig, relativ zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Die Produktivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen erscheinen dem Kapital nur als Mittel, um von seiner bornierten, also begrenzten Grundlage aus zu produzieren. Die Schöpfung von viel Disposable Time, außer der notwendigen Arbeitszeit, das heißt Raum für die Entwicklung der vollen Produktivkräfte der Einzelnen, daher auch der Gesellschaft, diese Schöpfung von Nicht-Arbeitszeit, das heißt Raum für die Entwicklung der vollen Produktivkräfte der Einzelnen, von Nicht-Arbeitszeit, erscheint auf dem Standpunkt des Kapitals, wie aller früheren Stufen, als Nicht-Arbeitszeit freie Zeit für einige. Das Kapital fügt hinzu, dass es die Surplusarbeitszeit, also die Zusatzarbeitszeit der Masse, durch alle Mittel der Kunst und Wissenschaft vermehrt, weil sein Reichtum direkt in der Aneignung von Surplusarbeitszeit, also von Mehrarbeitszeit, besteht. Da sein Zweck direkt der Wert, nicht der Gebrauchswert, also der stoffliche Reichtum der Güter, die wir produziert haben, ist. Es ist so instrumental in creating the means of social disposable time, also ein Mittel der Erweiterung der frei verfügbaren Zeit, um die Arbeitszeit für die ganze Gesellschaft auf ein fallendes Minimum zu reduzieren und so die Zeit aller frei für ihre eigene Entwicklung zu machen. Seine Tendenz aber, immer einerseits disposable time, also frei verfügbare Zeit zu schaffen, andererseits to convert it into surplus labor, also die Rückverwandlung in zusätzliche Arbeitszeit, die Leute irgendwas tun müssen. Je mehr dieser Widerspruch sich entwickelt, umso mehr stellt sich heraus, dass das Wachstum der Produktivkräfte nicht mehr gebannt sein kann an die Aneignung fremder Surplus-Labor, denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time, die frei verfügbare Zeit, das Maß des Reichtums. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf der Armut begründet und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeitszeit oder Setzen der ganzen Zeit des Individuums als Arbeitszeit und Dekadation desselben daher zum bloßen Arbeiter, Subsumption unter die Arbeit. Also dieser eskalierende Widerspruch heißt dann konkret, wir haben heute global genügend Produktionskapazitäten und genügend stofflichen Reichtum, dass wir bei einer durchschnittlichen Weltarbeitszeit von 3 bis 5 Stunden pro Nase alle übergewichtig sein könnten. Ich will nicht ganz in die Tasche lügen, in Europa müsste sich ein bisschen was ändern. Also damit zum Beispiel die globalen Lebensmittel so verteilt werden, dass alle satt werden, müssten die Europäer im Durchschnitt etwa 100 Gramm Fleisch weniger pro Woche konsumieren. Also das wäre schon ein erheblicher Verzicht wahrscheinlich, aber ich glaube, das würden wir sogar hinkriegen. Das ist die Situation und damit hätten wir auch genügend frei verfügbare Zeit, um unsere gesellschaftlichen Beziehungen irgendwie anders zu regeln. Und wie hat das der gute alte Keynes gesehen? Tja, der Keynes selbst war ja eigentlich jemand, der gar nicht so böse war, wie das jetzt vielleicht klingt, wenn man jetzt dieses Modell sich anguckt, wie das in Praxis gewirkt hat. Es war ein netter, liberaler Typ, ein bisschen schwul, ziemlich locker, ziemlich lustig und der hat ein was ganz, ganz doll gehofft, nämlich, dass man diesen ganzen Scheiß nur noch 30 bis 40 Jahre machen muss, um genau an dem Punkt zu sein, den Marx in diesem Zitat vorher gesagt hat. Aber bitteschön, er wollte halt keinen Kommunismus, weil er meinte, Kommunismus auf Armut gegründet, aber auch da war er sich mit Marx einig, kann nur Verallgemeinerung der Armut und des Notstands sein und heißt dann halt einfach gewalttätige Akkumulation, das, was Stalin gemacht hat. Deswegen so seine Vision, wir machen jetzt diesen Scheißkapitalismus noch ein paar Jahrzehnte, aber was passiert dann? Urenkel, also sein Brief an die Enkel, wir sind inzwischen eher die Urenkel schon, werdet endlich erwachsen, das habe ich 1930 geschrieben. Wir sind von einer neuen Krankheit befallen, nämlich technologischer Arbeitslosigkeit. Die entsteht, weil unsere Entdeckung von Mitteln zur Einsparung von Arbeit schneller voranschreitet, als unsere Fähigkeit, neue Verwendung für die Arbeit zu finden. Dies ist aber nur eine vorübergehende Phase einer mangelhaften Anpassung. Auf lange Sicht bedeutet es, dass die Menschheit dabei ist, ihr wirtschaftliches Problem zu lösen. Es mag bald ein Punkt erreicht sein, vielleicht viel eher, als wir uns alle bewusst sind, an denen die Bedürfnisse in dem Sinne befriedigt sind, dass wir es vorziehen, unsere weiteren Kräfte nicht wirtschaftlichen Zwecken zu widmen. Wenn man überhaupt an die wirklichen Werte des Lebens glaubt, so eröffnet sich zumindest die Aussicht auf die Möglichkeit einer Wohltat. Dennoch denke ich mit Strecken an die Umstellung der Gewohnheiten und Triebe des durchschnittlichen Menschen, die ihm über ungezählte Generationen anerzogen wurden und die er nun in wenigen Jahrzehnten aufgeben soll. Zum ersten Mal wird der Mensch damit vor seine wirkliche, seine beständige Aufgabe gestellt sein, wie seine Freiheit von drückenden wirtschaftlichen Sorgen zu verwenden, wie seine Freizeit auszufüllen ist, damit er weise, angenehm und gut leben kann. Allerdings, so glaube ich, gibt es noch niemanden, der dem Zeitalter der Freizeit und der Fülle ohne Furcht entgegenblicken könnte. Denn wir sind zu lange trainiert worden, zu streben statt zu genießen. Für den durchschnittlichen Menschen, ohne besondere Begabung, ist es eine beängstigende Aufgabe, sich selbst zu beschäftigen, besonders wenn er nicht mehr mit der Heimat oder den Sitten und Gewohnheiten einer traditionellen Gesellschaft verwurzelt ist. Für lange Zeit wird der alte Adam in uns noch so mächtig sein, dass jedermann wünschen wird, irgendeine Arbeit zu tun, um zufrieden sein zu können. Wir werden mehr Dinge für uns selbst tun können, als es bei den Reichen heute üblich ist, und nur allzu froh sein, dass wir kleine Pflichten, Aufgaben und Routinesachen haben. Aber darüber hinaus sollten wir uns bemühen, die Arbeit, die dort noch zu tun ist, so weit wie möglich zu teilen. Mit 3-Stunden-Schichten oder 15-Stunden-Wochen kann das Problem eine ganze Weile hinausgeschoben werden, denn 3 Stunden am Tag reichen völlig aus, um den alten Adam in den meisten von uns befriedigen zu können. Gut, also 3 Stunden an Arbeit für jeden, damit sich die Leute nicht ganz so sinnlos fühlen und dann werden sie schon auch irgendwie Wege finden, die restliche Arbeits- und Lebenszeit zu verwenden. Es gibt auch Veränderungen in anderen Bereichen. Wenn die Akkumulation des Reichtums nicht mehr von hoher gesellschaftlicher Bedeutung ist, sollten wir imstande sein, uns von vielen der pseudomoralischen Grundsätze zu befreien, die uns 200 Jahre peinigen und durch die wir einige der unangenehmsten menschlichen Eigenschaften zu höchsten Tugenden gesteigert haben. Die Liebe zum Geld als einem Wert in sich wird als das erkannt werden, was sie ist. Eine jeder pathologischen Neigung, die man mit Schaudern den Spezialisten für Geisteskrankheiten überlässt. Wir werden dann endlich die Freiheit haben, uns aller Art von gesellschaftlichen Gewohnheiten und wirtschaftlichen Machenschaften zu entledigen, die Verteilung des Reichtums und der wirtschaftlichen Belohnung und der Strafe und Strafen betreffen und die wir jetzt unter allen Umständen, so widerlich und ungerecht sie auch sein mögen, aufrechterhalten, weil sie nützlich für die Förderung der Kapitalakkumulation sind. Natürlich wird es immer noch viele Leute mit einer starken unbefriedigten Zielstrebigkeit geben, die dem Reichtum blindlings nachjagen, solange bis sie einen annehmbaren Ersatz finden. Aber wir übrigen werden nicht mehr verpflichtet sein, ihnen Beifall zu spenden und sie zu ermutigen. Denn wir werden wesentlich wissbegieriger, als es heute opportun ist, nach dem wahren Charakter dieser Zielstrebigkeit fragen, mit der die Natur beinahe alle von uns in verschiedener Abstufung ausgestattet hat. Denn Zielstrebigkeit sollte eigentlich heißen, dass wir uns mehr mit den Ergebnissen unseres Handelns in einer fernen Zukunft beschäftigen. Wir werden die Zwecke wieder höher werten als die Mittel und das Gute dem Nützlichen vorziehen. Wir werden diejenigen ehren, die uns lehren können, wie wir die Stunden und den Tag tugendhaft und gut vorbeiziehen lassen können. Aber Achtung, die Zeit für all dies ist noch nicht gekommen. Geiz, Wucher und Vorsicht müssen für eine kleine Weile noch unsere Götter bleiben, denn nur sie können uns aus dem Tunnel der wirtschaftlichen Notwendigkeit ans Tageslicht führen. Ich freue mich also auf die nicht zu fernen Tage, auf den größten Wandel, welcher sich jemals in der physischen Lebensumwelt der Menschheit als Ganzer ereignet hat. Der entscheidende Unterschied wird erreicht sein, wenn dieser Zustand so allgemein geworden ist, dass sich die Natur unserer Pflicht gegenüber unserem Nächsten verändert. Denn es wird vernünftig bleiben, wirtschaftlich zielgerichtet für andere zu handeln, nachdem es für einen selbst aufgehört hat, vernünftig zu sein. Unterdessen kann es nicht schaden, sachte Vorbereitungen für unsere Bestimmung zu treffen, indem sowohl die Lebenskunst als auch die zweckdienlichen Aktivitäten unterstützt und ausprobiert werden. Gut, also soweit Keynes an die Enkel. Dem Standpunkt, an dem dies möglich geworden wäre, hatten wir etwa 1972. Was machen wir stattdessen? Statt die notwendigen Tätigkeiten auf 10 Wochenstunden für jeden zu verteilen, nehmen globale und innereuropäische Verteilungskonflikte nicht nur um Produkte, sondern auch um Arbeitsplätze zu. Stattdessen erhöhen wir im Namen der Kapitalakkumulation den Arbeitszwang für wenige, fragen verzweifelt, wie wir mehr Menschen in Arbeit bringen können, schaffen Bullshit-Jobs, also sinnlose Arbeiten, im Qualitätsmanagement und Controlling. Also hier an der TU haben wir zum Beispiel sehr viel mehr Leute inzwischen, die halt in der Verwaltung von Wissenschaft arbeiten, als in der Wissenschaft. Und das Problem ist, ich kenne etliche Leute, die daran arbeiten und gute Wissenschaftlerinnen werden und diese Bullshit-Jobs machen müssen und die selbst sagen, dass das Ganze eigentlich nur den Sinn hat, sie irgendwie mit was zu beschäftigen und Lebenszeit und Qualität für sie und für die Tätigkeiten derer, die von ihnen betroffen sind, also uns, zu vernichten. Das ist der Sinn und Zweck von Bullshit-Jobs. Stattdessen legen wir gigantische Programme gegen die europäische Jugendarbeitslosigkeit auf, die meist nur Beschäftigungstherapien im Übergang zur Dauerarbeitslosigkeit sein können, zerstören unsere ökologische Lebensgrundlage, um weitere Wachstumsimpulse zu setzen, forcieren die geopolitischen, ökologischen und ökonomischen Ursachen globaler Migration und haben eine eigens dafür geschaffene Agentur für Lebenszeitvernichtung, also die AGE oder das Arbeitsamt, wo Leute damit beschäftigt sind und den einzigen Sinn und Zweck in ihrer Tätigkeit haben, jene Überflüssigen, die aus der Arbeitsgesellschaft schon herausgefallen sind, dafür auch noch zu demütigen und zu erniedrigen. Was wäre also jetzt die Aufgabe? Die wichtigste Aufgabe wäre kein Zurück zu alten Rezepten, sondern Raum für neue Visionen und Konzepte. Das heißt, wir müssen Keynes ernst nehmen und sagen, die Zeit für Keynesianismus ist vorbei. Das heißt, wir müssen als Wissenschaftler Standardrezepte hinterfragen, um den Raum zu Alternativen zu öffnen. Die Frage ist nicht, wie bringen wir Menschen in Arbeit, sondern wie befreien wir uns aus der Arbeit. Das heißt, Befreiung zu selbstzweckhafter Tätigkeit, aktiven Genuss und Teilhabe an der freien und bewussten Gestaltung unserer gesellschaftlichen Beziehungen. Das heißt, jetzt nicht, damit sich Linke das falsch vorstellen, weil die sind ja auch alle fehlsozialisiert, und die haben dann die Idee, sie müssten jetzt die ganze Zeit Dauerplenum oder Dauerkuscheln machen. Das ist genauso Quark. Es geht darum, sinnvolle und rationale Organisationsformen zu finden, in denen wir unsere verschiedenen Interessen und Fähigkeiten sinnvoll temporär einbringen und wieder verteilen können und gleichzeitig so viel Freiheitsgrade für alle haben, dass dass wir nicht die ganze Zeit am Tisch sitzen müssen und darüber diskutieren, was wir jetzt machen sollten. Andererseits heißt das natürlich, wir machen das nicht nur hier, sondern wenn wir das irgendwie machen wollen, dann müssen wir anfangen, nicht unsere exklusive Solidarität mit der eigenen Nation zu verteidigen, sondern Modelle für internationale inklusive Solidarität zu entwickeln. Das heißt, gleichzeitig keine partikularen Forderungen an unsere staatliche Administration mehr stellen, sondern neue politische kollektive Organisationsformen jenseits der entfremdeten Administration durch den Staat zu finden. Das heißt dann gleichzeitig natürlich, wir steigern nicht einfach das Wachstum sinnlos und hoffen irgendwie blind darauf, dass durch einen Trickle-Down-Effekt irgendwas schon unten hin absickern wird, sondern wir versuchen einfach mal nicht weiter zu kommodifizieren, also nicht immer mehr in Waren zu verwandeln, um das Wachstum zu steigern, sondern möglichst viele Bereiche unserer Tätigkeit und unseres Genusses aus der Wertverwertung rauszuholen, um sie einfach direkt mit unseren Bedürfnissen zu vermitteln. Das wäre sozusagen die Idee. Probleme dabei gibt es natürlich auch. Wir haben nicht mehr so viel Zeit wie Keynes, das ich noch dachte. Wir leben in einer Zeit der permanenten Zeitverknappung, im Amoklauf des globalen Kapitalismus. Und gleichzeitig haben wir, das werden Sie vielleicht irgendwo auch schon gemerkt haben, seit den 1990er Jahren eigentlich de facto eine abnehmende Möglichkeit der politischen Einflussnahme und Partizipation in den europäischen Postdemokratien. Spätestens in der Griechenland-Krise ist es klar geworden, egal wen die Leute wählen, entschieden wird so und so von dem technokratischen Verein, der die Europäische Union ist und der halt eine bestimmte Wirtschaftspolitik durchpeitscht. Wir haben deswegen auch keinerlei Repräsentation entsprechender Konzepte in irgendeiner politischen Partei. Also, dass es die bei den Linken nicht gibt, haben Sie gesehen. Die Grünen gehen maximal so weit zu sagen, dass sie halt irgendwie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Arbeitskraftelite in Deutschland gerade fordern. Also das ist nicht das, worum es hier geht, auch wenn dann vielleicht ein paar grüne Wohlstandsbürger halt irgendwie ein bisschen mehr Zeit für ihre Kinder haben. Gleichzeitig ist das Problem, ne, wir haben keine linken politischen Organisationsformen gerade. Also zumindest keine europäisch oder gar global vernetzten. Da ist das Problem, da ist die Rechte, die europäische, gerade tatsächlich viel weiter. Also die europäischen Rechtspopulisten sind besser vernetzt als die europäischen Linken. Und das ist ziemlich gefährlich, weil die haben gleichzeitig ja auch die regressive Vision anzubieten. Wir gehen einfach zurück zum chauvinistischen Keynesianismus. Und die ist greifbar, weil darunter können sich die Leute was vorstellen, weil sie selbst wissen, damals in den 70er Jahren ging es uns irgendwie noch besser. Gleichzeitig müssen wir damit rechnen, dass für all diese Umbausachen wir mit einem wachsenden Widerstand der globalen Funktionseliten zu rechnen haben. Und das Problem ist, diese globalen Funktionseliten sind nicht, so wie Occupy sich das vorstellt, nur 1% und die 99% anderen müssen einfach nur mit dem Finger schnipsen und die sind weg. Sondern die globalen Funktionseliten sind all die, die noch in diesen moralischen Kategorien und in diesen Wertorientierungen denken und tickern, die Keynes gerade beschrieben hat. Und das sind ziemlich viele von Ihnen wahrscheinlich auch. Und das bin ich in bestimmten Bereichen auch. Alle Leute mit einer gewissen Leistungsorientierung, die sich halt in dieses System wieder einspeisen lässt. Und alle Leute, die halt in diesem System funktionieren und von diesem System profitieren. Und das sind halt nicht nur diese mystischen 1%, sondern in der derzeitigen Konstellation zumindest hier in Deutschland noch mindestens die Hälfte oder wahrscheinlich sogar mehr. Global sieht es ein bisschen anders aus, aber wir haben die zentralisierte staatliche Gewalt hier für uns. Das ist der nächste Punkt. Ne? Wir haben abgesehen von Postdemokratie eine extreme Aufrüstung beim staatlichen Gewaltmonopol und gleichzeitig bei den privatisierten Gewaltdienstleistern. Also wo man den Staat umgehen kann und direkt halt sozusagen irgendwelche Privatfirmen anheuern kann, die den Scheißjob erledigen. Das ist ja auch das Angenehme, ne? Wenn Frontex sich zum Beispiel scheiße verhält und ein paar zu viele Leute im Mittelmeer ertrinken, dann ist das kein Versagen des Staates, sondern der privaten Dienstleister, weil das ist Frontex letzten Endes. Die werden halt dafür bezahlt, dass sie eine Dienstleistung anbieten, die irgendwas schlecht gemacht haben. Und so funktioniert das ja in allen möglichen anderen Ebenen. Also auch in den geopolitischen Konflikten lagert die USA ja sehr viele Sachen, die zu schmutzig sind, halt an Privatdienstleister aus, weil damit ist es nicht unmittelbar der Staat. Okay, wir brauchen gleichzeitig nicht irgendwelche partikularen kleinen Reformchen, die man auf der nationalstaatlichen Ebene machen könnte, sondern wir brauchen globale Alternativen. Notwendige Neugestaltung aller gesellschaftlichen Verhältnisse und Funktionsarrangements, und das heißt vom politischen, ökonomischen, kulturellen und wissenschaftlichen System bis hin zu unseren persönlichen Beziehungen und Subjektivierungsformen. Also eine verdammt große Aufgabe. Letzter Punkt. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Weil auf der einen Seite, Sie erinnern sich an die Bausymbole, ne, an diese schönen Gebäude, die eskalierenden Widersprüche werden allgemein sichtbar. Also eigentlich glauben viele Leute, die halbwegs bei Verstand sind, nicht mehr an das System. Ein ganz gutes Indiz dafür ist, wie viele Leute hier kennen Marc-Uwe Kling und das Känguru, wahrscheinlich fast alle. Der Witz ist, sie sind wahrscheinlich eher linke Typen, den hören unglaublich viele. Und Marc-Uwe Kling ist halt wirklich, das wäre vor 20 Jahren, wäre das absolut linker Ghetto-Humor gewesen. Darüber hätten halt Leute in irgendwelchen Hausprojekten gelacht, aber das wäre nicht sozusagen bestsellerfähig und halt insgesamt anschlussfähig gewesen. Und das ist halt ein extrem interessantes Phänomen. Natürlich sollte man sich davon nicht zu viel erhoffen. Das hilft auch, bestimmte Absurditäten erstmal wegzulachen, sobald man sie verstanden hat. Aber das heißt, dass sowas verstanden wird, heißt, dass die Bewusstwerdungsprozesse sehr, sehr viel weiter fortgeschritten sind als noch vor 20 Jahren. Das heißt, der Irrsinn der globalen Produktions- und Verteilungsstrukturen ist unmittelbar sichtbar und tritt überall hervor. Und gleichzeitig haben wir unglaublich viele Indizien für gesellschaftliche Bewusstwerdungsprozesse, auch woanders. Also einmal haben wir etwas, was wir beobachten können, in Deutschland noch nicht so ausgeprägt, aber in fast allen anderen europäischen Ländern, was Jürgen Link, von dem das letzte Zitat dann auch gleich stammen wird, den Kollaps des normalen Konsens zwischen Regierung, Medien und Bevölkerung nennt. Und dieser kollabiert in der europäischen Staatsschulden- und Währungskrise. Woran sieht man das? Das sind die Wahlerfolge der zwar noch konzeptlosen, also man muss das jetzt nicht idealisieren, aber es sind Wahlerfolge der neuen Linksparteien in Spanien, Griechenland und Portugal, die gegen die allgemeine Propaganda der technokratischen EU-Notstandsregierung und gegen die Medienberichterstattung in den eigenen Ländern errungen worden sind. Ich meine, wie gesagt, ich bin kein Idealisierer von Syriza oder Podemos oder von wem oder was auch immer, aber man muss halt wissen, was es trotzdem bedeutet als Symptom. Und gleichzeitig ist es ja interessant, dass diese ganzen neuen linken Parteien versuchen, sozusagen eine Zwei-Fronten-Politik zu fahren. Also sie organisieren sich als Partei, erhalten aber relativ unabhängig davon die Basisbewegungsform aufrecht. Das ist was die Sozialdemokratie halt nie gemacht hat und was auch die Linke zum Beispiel in Deutschland nicht macht. Und wir haben noch was ganz anderes. Wir haben eine unsichtbare Massenbewegung. Und was ist so was Absurdes wie die unsichtbare Massenbewegung? Die unsichtbare Massenbewegung ist unsichtbar, weil die Leute nicht auf die Straße gehen und brüllen, wir sind das Volk. Aber es sind all die Leute, die sich in irgendeiner Form gerade in Deutschland in der Flüchtlingshilfe engagieren. Und das ist jetzt auch wieder ein Symptom für etwas. Also ich habe eine ganz bestimmte These dazu, dass das so viele Leute machen und nicht nur Leute, die erklärte Linke sind, sondern sie haben ja in diesen Projekten ganz, ganz viele Leute aus dem normalen Bürgertum, ist, dass die Leute da etwas finden, was sie sonst wo in dieser Gesellschaft nirgends mehr haben. Sie finden eine unmittelbare Resonanzerfahrung. Sie tun etwas, sie engagieren sich und sie sehen, es geht Menschen besser. Und sie haben genügend Zeit irgendwie auch, um das zu tun. Und sie machen das einfach, weil sie irgendwie in allen anderen möglichen gesellschaftlichen Formen keine Möglichkeit mehr haben, ihre sinnvolle Tätigkeit einzubringen. Und das ist jetzt über die Flüchtlingshilfe hinaus. Es ist toll, dass es das gibt. Aber darüber hinaus ist es auch ein Symptom dafür, dass sozusagen so Tendenzen, die ein Anknüpfungspunkt für eine postkapitalistische Organisationsform sein könnten, in der Gesellschaft sehr viel verbreiteter sind, als man vielleicht denkt. Noch was Interessantes, es gab die letzte Shell-Jugendstudie, die halt was ganz Merkwürdiges verzeichnet, über das alle Experten sich wundern. Die derzeitige junge Generation, die sogenannte Generation R, ich weiß nicht immer diese sinnlosen Buchstaben, aber die hat eine Mentalität entwickelt, die eigentlich absolut abstrus ist, unter der Voraussetzung, dass das genau die Leute sind, die nichts anderes kennen als Krise, Krise, Krise, Krise, Krise. Ne? Irgendwann in den 90ern geboren, die kommen halt irgendwie in den Abbau des rest-keynesianischen Sozialstaates rein, in die Agenda 2010 von Schröder, gehen dann unmittelbar in die globale Finanzkrise und gleichzeitig haben die Wir-schaffen-das-Einstellung, so wird das beschrieben. Und das Interessante ist, dass es gibt eine Vorstellung einer kollektiven Schaffbarkeit und Gestaltbarkeit, die nicht mehr dieses egoistische Ich kann das alles machen, der neoliberalen Durchstrampler-Generation 10 Jahre vorher ist. Das ist relativ interessant. Es ist gleichzeitig auch meine These dazu ist, das sind alles Leute, die haben erlebt, sie leben in einer Situation, wo alle Leute ständig von Krise reden und wir müssen uns immer mehr anstrengen und es geht uns eigentlich immer schlechter, während die reale lebensweltliche Erfahrung hier zumindest ist, es passiert überhaupt nichts, es geht uns immer besser. Wir haben jetzt MP3-Player, wir haben jetzt Smartphones, wir haben alles Mögliche und alle Leute sagen, wir müssen immer mehr uns anstrengen, damit es uns morgen nicht noch schlechter geht. Okay. Gleichzeitig haben wir noch was. Wir haben tausendfach sektoriell und lokal zersplitterte Ansätze einer Dekommodifizierung, also einer von Ansätzen, wo Distributions- und Produktionsprozesse aus der Tauschwirtschaft der kapitalistisch Vermittelten rausgezogen werden. Wir haben Urban Gardening, wir haben Tauschbörsen, wir haben Repair-Cafés, wir haben Umsonstläden und so weiter und so fort. Das Problem ist natürlich, die machen natürlich nichts. Derzeit sind das irgendwelche parasitären Erscheinungen, die sich sozusagen am Müll, den das System ausstößt, halt sozusagen andocken und versuchen, das anders zu gestalten. Andererseits, sie verschärfen nach der einen Seite natürlich die Systemkrise, weil alles, was länger hält, kann nicht neu verkauft werden. Also insofern sind Repair-Cafés zum Beispiel auch nicht zu unterschätzen. Und gleichzeitig sind sie sozusagen die Einübung in andere Vermittlungsformen von wechselseitiger Tätigkeit. Hey, ich kann was, ich mache was, das macht mir auch Spaß und andere Leute haben was davon. Eigentlich cool. Okay, trotzdem, wir müssen diese zersplitterten Ansätze koordinieren. Und jetzt bitte keine Vorstellung, dass wir das hart von vorn erfinden müssen. Es ist alles da. Das ist mein letztes Zitat. Technische Möglichkeiten anderer globaler Organisationsformen konsequent nutzen. Der wichtigste und gleichzeitig schwierigste Schritt in einem solchen etappenweisen Prozess ist natürlich das Herunterfahren und schließlich Abschalten des ökonomischen Wachstumsmotors, der sich über systemische Konkurrenz und Zwang zu Maximalprofit am Laufen hält. Sollten neue Versuche in dieser Richtung nicht wie früher in bürokratischer Stagnation enden, müsste ein funktional äquivalenter Motor entwickelt werden, der nun aber nicht mehr dem endlosen Telos exponentiellen monetären Wachstums folgen würde, sondern einer neuen, multidimensionalen Dynamik gesellschaftlicher Optimierungen ohne monetären Profitzwang. Dieser neue Motor müsste imstande sein, die gesellschaftliche und technische Erfindungslust zu intensivieren und das gerade durch konsequente Datentransparenz. Das hat was damit zu tun, dass der Kapitalismus notwendig intransparent sein muss, auch wenn er sozusagen die Mittel zur Datenproduktion ständig steigert, weil sozusagen bestimmte Sachen, die im Hinterzimmer ausgehandelt werden, kommunikativ nicht anschlussfähig wären bei der Bevölkerung. Gleichzeitig muss man Patente schützen und so weiter und so fort. Also hier das Gegenteil, wirklich konsequente Datentransparenz. Es wäre jedoch leider unumgänglich auf dynamische Planung, dynamisch ist hier das wichtige Wort, wäre jedoch unumgänglich auf dynamische Planung angewiesen, obwohl dieses Wort bekanntlich das größte Schreckgespenst des Kapitalismus ist und am laufenden Band Tadio Erivan DDR-Witze erzeugt. Dennoch ist es ja durchaus nicht unplausibel anzunehmen, dass jene elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die im Rahmen des Kapitalismus und Normalismus fähig sind, billionenweise Daten des gesamten Globus nach äußerst komplizierten normalistischen Profit- und Risikokalkülalgorithmen in Sekundenschnelle zu prozessieren, nicht auch fähig sein sollten, die Wünsche von Milliarden Menschen mit den dafür erforderlichen Produktions- und Distributionsapparaten zu vermitteln. Das ist nämlich der Witz an der Sache. Die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen direkt zu vermitteln, würde erfordern, weitaus weniger Daten zu prozessieren, als die Spekulationen und Risikokalküle über einen entfremdeten, unverstandenen und eigendynamischen Prozess. Deswegen, das ist das Problem. Und das gute Alte, das wusste schon Precht, der Kommunismus, na gut, lassen wir Kommunismus weg, das Wort ist leider verseucht, aber trotzdem, die Vision war schon die, um die es hier genau geht. Wir sagen jetzt einfach Postkapitalismus, der war nach Precht das Einfache, das schwer zu machen ist. Danke.